Ich begrüße herzlich den René und er ist 25. Ja, hallo? Ja, René, hallo. Oh, guten Abend. Guten Abend, guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich eine Verkettung von mehreren Umständen. Und das erste war ein Traum, den ich vor ein paar Monaten hatte. Mhm. Und in dem Traum fuhr ich mit dem Fahrrad über ein Feld bei Sonnenuntergang. Mhm. Und bin diese Strecke entlang gefahren. Und irgendwann hat sich der Himmel verdustert. Und aus dem Boden wuchsen Bäume. Mhm. Also nicht wie junge Pflanzen oder so, auch nicht wie ganze Bäume, die aus dem Sand auftauchen, sondern einfach Bäume, die sich so langsam emporgestreckt haben, die sehr schnell gewachsen sind und die sehr schnell dick geworden sind. Mhm. Diese Träume, die haben mich umringt, also angeschlossen quasi. Ungefähr eine Baumbreite war da noch breit. Also ich hätte vielleicht durch können, aber ich wollte es auch gar nicht in diesem Traum. Mhm. Und ich bin dann abgestiegen und der Himmel hat sich weiter verdunkelt und irgendwann fing es an zu gewittern und ein Blitz kam. Mhm. Und dieser Blitz hat mich eben getroffen. Ja. Und ab dann weiß ich nicht mehr, ob ich weiter geträumt habe oder was dann war. Also das war diese Szene aus diesem Traum, die ich behalten habe. Und dann war es das erstmal. Dann habe ich also das gar nicht weiter beachtet und habe erstmal meine Arbeit weitergemacht. Mhm. Ich bin Schreiner. Und jetzt so ungefähr 3 Wochen her, dann habe ich dieses Gläserrücken mal ausprobieren wollen. Mhm. Und wir haben dann das gemacht, zu dritt. Und als ich dann dran war und meine Fragen gestellt habe, kam dann ein jemand, der sich Tom nannte. Mhm. Und der hat mich eben gefragt, wie waren deine Träume? Und damit wusste ich nicht so anzufangen, weil ich träume eigentlich recht viel. Und dann habe ich gefragt, was er meint. Und dann hat er Baumring geschrieben. Mhm. Und da habe ich mich dann an diesen Traum erinnert. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ob er noch was dazu sagen kann, weil ich sicher sein wollte, dass er also wirklich das meint. Ja. Und daraufhin hat er dann eben Feld geschrieben. Und da wusste ich eben, dass er genau dieses Feld meint, über das ich mit dem Fahrrad also immer zur Arbeit fahren muss. Mhm. Ja, das ist hier in der Nähe von Köln. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, wer er ist. Und dann hat er gesagt, hab keine Angst. Mhm. Also mit diesem Glas. Das ging also recht schnell auch. Ja. Ich habe am Anfang hat es ziemlich gedauert. Du sagst gerade am Anfang eine Verkettung. Das war jetzt, hast du den Traum beschrieben und jetzt diese Geschichte mit dem Gläserrücken. Genau. Folgt dir daraus jetzt irgendwas anderes auch noch? Natürlich. Die Geschichte geht weiter und also ich komme auch gleich zum Punkt, warum das Ganze mir also auch heute auf der Zunge liegt. Mhm. Ich habe dann also weitergesprochen und dann hat er gesagt, am 27.03.97, also in dieser Reihenfolge, auch die Zahlen genau, nehmen wir Kontakt auf. Und das war mir ein bisschen Jauker, weil das auch das Datum halt jetzt bald kam. Heute, den 27. Ja, ja, eben. Mhm. Und dann habe ich weitergefragt, was denn passieren seid und wer sie sind. Mhm. Und dann wurde eben geschrieben, hab keine Angst und du wirst wissen. Mhm. Soweit, ja. Das war's. Aha, also ich bin nicht Tom. Ich heiße nicht Tom. Ja. Also insofern bewahrheitet sich das in diesem Fall nicht. Beängstigt dich das? Ja, eigentlich schon. Ich habe auch jetzt heute Abend mal mit ein paar Leuten drüber gesprochen, weil ich einfach wissen wollte, ob ich mir jetzt das nur einbilde oder so, weil man überprüft sich ja selbst und das sind ja keine festen Anhaltspunkte. Das ist ein Traum und so eine spinnerte Geschichte mit so einem Glas, was ich also auch nie wieder machen werde. Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist immer, ich halte auch gar nichts davon, sich auf sowas einzulassen. Nee, das ist auch nichts. Ich weiß nicht, ich bin total unruhig. Ich bin Geh mal einfach davon aus, dass die Tom... Die ganze Zeit unruhig. Ja, aber ich werde morgen dorthin gehen, ja. Wohin gehen? Ja, auf dieses Feld, was ich in diesem Traum gesehen habe. Also dieses Feld. Wo ist das Feld? Das ist in der Nähe von Köln. Das ist ein Vogelsang. Aha. Aha. Und das war so eine Stelle, die ich eben in diesem Traum so richtig gesehen habe. Ja. Also ich halte von dieser Gläserrückerei überhaupt nichts. Ja, ich auch nicht mehr. Also ich distanziere mich da wirklich ganz großartig. Ich sage auch jetzt nicht, dass das wirklich passieren wird oder so, ja. Ich glaube also vielleicht auch gar nicht daran. Dann vergiss den ganzen Kram noch und geh da auch überhaupt nicht hin morgen. Ach, ich glaube, dafür ist es zu interessant. Also dafür ist vielleicht auch der Kick ist da. Ne? Wer weiß, also, wie viele Leute, wie viele Toms oder auch nicht Toms das jetzt gehört haben und jetzt morgen auf dem Feld in der Nähe von Vogelsang sind. Ja, nee, das hoffe ich ja nicht. Und sagen, hallo, ich bin Tom oder so. Ja. René. Kein Gläserrücken mehr. Kommt, glaube ich, nicht so gut. Im Übrigen hat das, glaube ich, auch nicht viel zu tun mit irgendwelchen Geistern oder weiß ich was, sondern es hat sehr viel mit einem selbst zu tun und mit dem Unterbewusstsein, was da abgeht. Aha. Also, ich danke für deinen Anruf. Ja, alles klar. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Der, die Romy, 13 Jahre. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Na? Hier ist Romy. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und du bist noch auf, zu so später Stunde, Mensch. Naja, morgen kann ich ausschlafen. Ja, ihr habt keine Schule im Moment, ne? Ja. Osterferien, oder? Hm, genau. Ja. Das geht um meine Freundin. Aha. Ich bin also ich bin mit dem Mädchen schon seit der zweiten Klasse die besten Freunde eigentlich. Mhm. Und wir haben jetzt gewechselt, also von der Grundschule zur Oberschule. Mhm. Und zur siebten Klasse, da... Also ich habe da jetzt so neue Mädchen kennengelernt, einen neuen Freundenkreis gebildet. Naja, und die Mädchen sind irgendwie anders, weißt du? Mhm. Sie sind irgendwie unternehmungslustiger. Ja. Und sie möchten mit mir auch ein bisschen mehr unternehmen als mit meiner Freundin Kathleen. Mhm. Also Kathleen hat eine schwere Operation hinter sich gehabt, mhm. Weil sie hatte mit der Lunge mhm. ein Problem. Und ihre Mutter hat auch ein bisschen Angst, wenn sie jetzt so mit mir rumgehen möchte mhm. oder irgendwie spazieren oder so, dass ihr irgendwie was passieren könnte. Ja. Und ich bin jetzt so eigentlich immer hin und her gerissen. Ja, genau, im Zwischenpunkt. Ja. Irgendwie, ich möchte mit Kathleen zusammen sein, aber auch irgendwie mit den anderen. Mhm. Und das lässt sich schwer unter einen Hut bringen, beides. Ja, genau. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich da nun machen soll. Mhm. Hast du denn schon mal versucht, den Mittelweg zu gehen, dass du also durchaus auch Sachen mit den neuen Freundinnen unternimmst, die auch vielleicht ein bisschen hektischer sind oder so? Ja. Ich habe das schon mal probiert, aber die sagen, weil Kathleen auch nicht so beliebt ist bei denen. Mhm. Kathleen ist ja ein Streber und so, weil sie immer nur zu Hause sitzt. Mhm. Aber ich möchte nicht immer bei ihr zu Hause sitzen, mhm. sondern auch mal mit ihr ein bisschen weggehen. Aber das mhm. kann ich halt nicht. Ja. Und darum bin ich immer mit den anderen zusammen, aber ihr tut das ein bisschen weh. Ja, also ich glaube, dass sowohl auf der einen Seite Kathleen Verständnis dafür haben muss und das akzeptieren muss, wenn du mit den anderen Freundinnen mal was unternehmen möchtest. Und die anderen Freundinnen haben genauso das zu akzeptieren, dass deine Freundin Kathleen heißt und du auch ab und zu oder öfters mit ihr zu Hause dann was unternimmst oder mit ihr zu Hause bist und ihr da gemeinsam zusammen seid. Ja, schön, aber wenn sie mich dann ein bisschen mit den anderen Leuten sieht, dann... Naja, sie ist ein bisschen traurig, weil mhm. Na gut, aber das muss sie dann halt auch so hinnehmen, das musst du ihr auch so sagen. Dir liegt ja was an der Freundschaft. Ja, sehr viel eigentlich. Ja, dann finde ich das auch, dann kann man ja auch so offen in so einer Freundschaft reden, dass du das vielleicht ihr auch mal sagst, dass du gerne mit ihr befreundet bist, aber eben auch mit den anderen Freundinnen was machen möchtest. Und dann muss sie das auch akzeptieren. Sie kann ja nicht dich ganz für sich alleine beanspruchen. Ja, und wenn ich mit den anderen ein bisschen zusammen bin und so, dann sagen die irgendwie manchmal böse Ausdrücke zu ihr. Und das ja, dann verteidige, dann musst du sie auch schon verteidigen. Ja, habe ich ja gemacht ja. auch schon. Aber heftig musst du sie verteidigen. Ja. Das ist deine Freundin. Hm. Ja. Also ich würde mich da von keiner Seite mürbe machen lassen. Das ist ja deine Entscheidung. Du möchtest mit beiden verkehren quasi. Und was ist, wenn Kathleen dann mal irgendwie, die kommt dann immer zu mir angekrochen und sagt, ach, Romy, irgendwie, ich habe keine Freundin in der Klasse oder keine besonders mhm. guten Freunde. Und ich bin halt ein bisschen die Einzige, die zu der so kommen kann mhm. und sprechen und naja. Und dann soll das auch so bleiben, ne? Ja. Ja. Also, lass dich nicht mürbe machen. Lass dich nicht unter Druck setzen von keiner Seite. Mach das so, wie du das für richtig hältst. Und verteidige auch deine Freundin, wenn die anderen da böse Ausdrücke sagen oder sowas. Ja, mache ich auch. Ne? Also zu ihr halten, aber trotzdem so dein eigenes Ding auch durchziehen. Ja, mache ich. Viel Glück dabei. Ja, ich will noch einen schönen Gruß von meiner Mama sagen. Die ist ein ganz großer Fan von dir. Die schaut und hört uns auch manchmal ja, zu. Ja, die dann sitzt. Grüße ich sie herzlich zurück. Ja, danke schön. Tschüss, Romy. Tschüssi. Tschüss. Benjamin, 16 Jahre alt. Hallo Domian, hier ist der Benjamin. Ja. Und ich finde es ganz super, dass ich endlich mal in deine Sendung gekommen bin. Ich finde es auch super, dass du da bist. Okay, also fangen wir gleich an mit meinem Thema. Ja. Also es ist so, ich bin vor langer Zeit auf die Sonderschule gekommen. Mhm. Und zwar hatte ich da einen Sprachfehler. Ich konnte das SCH nicht so richtig aussprechen. Und wie soll ich sagen, jetzt erzählen die ganzen Freunde so, die wenden sich jetzt alle abseits von mir. Und seitdem du auf der Sonderschule bist? Ja, genau. Mhm. Und ich sag jetzt mal so aus dem Stegreif, die halten sich jetzt alle so was Besseres und sind Glücher und so. Mhm. Und das verstehe ich gar nicht so. Wie lange bist du denn jetzt auf der Sonderschule? Wir sind jetzt schon 8 Jahre. Ach, 8 Jahre schon? Ja, also es ist so, damals, ich mache jetzt auch den Hauptabschluss noch auf der Sonderschule und da kommt es jetzt auch so schlecht wieder runter. Ey, dann verstehe ich das nicht. Und du hast dann immer noch Kontakt zu den Freunden von früher? Bitte? Ich wohne noch mit denen in einem Ort. Aber die sind seit 8 Jahren daran gewöhnt, dass du auf die Sonderschule gehst. Ja, und die grüßen mich nicht mehr und es ist so blöd, du gehst dann schon daheim und weinst richtig. Und hast du denn in diesen 8 Jahren keine anderen Freunde auf der Sonderschule gefunden? Ja, schon ein wenig, aber so richtige Freunde findest du ja auch nicht. Das heißt, man sieht die ja auch nur noch in der Schule und mehr als Hallo, Tschüss, so ein Gespräch hat man mit denen ja auch nicht. Das Problem liegt jetzt wo? Das habe ich jetzt nicht verstanden, dass du das bedauerst oder doof findest, dass die dich immer noch irgendwie blöd anmachen, oder wie? Ja. Aber nach 8 Jahren, denke ich, muss man sich auch dran gewöhnt haben, also von deren Seite aus auch. Die hören damit nicht auf. Die hören damit nicht auf. Seit 8 Jahren setzen die dir zu? Was genau machen die denn? Also das heißt jetzt, entweder wenn du jetzt früher in der Halle stehst, gehen sie hin und finde ich auch manchmal so kindisch und nehmen da Büchertasche und kannst jetzt so vorstellen, wie es so abläuft, gell? In der Büchertasche und tun sie jetzt die Bücher rausreißen und... Wehrst du dich dann? Ja klar wehre ich mich, aber? Hilft meistens nichts. Kommt es denn dann auch zu richtigen Raufereien, handfesten Raufereien? Ja, kommt auch schon öfter vor. Ja. Schlägereien auch? Bitte? Schlägereien auch? Nee, so toll ist das auch. Mhm. Du bist jetzt 16 Jahre. Wie lange dauert das jetzt noch, ehe du ganz von der Schule wegkommst? Das ist also ein halbes Jahr noch. Und dann willst du eine Lehre machen? Ja. Was willst du machen? Also entweder Einzelhandelskaufmann oder Handelsfachbagger. Ja. Also ich denke, wenn das 8 Jahre jetzt so gelaufen ist, dann wird man da wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr viel verändern. Hoff einfach darauf, wenn du jetzt in einen ganz anderen Kreis kommst, auch in ein anderes Umfeld. Wenn du eine Lehre machst, dann lernst du da Kollegen kennen, auf der Berufsschule lernst du andere Jugendliche kennen in deinem Alter, dass da die Chance besteht, dann neue Freunde zu finden und dass dir dann die anderen auch allmählich egal werden. Und vielleicht verlieren die dann endlich auch mal das Interesse an dir. Ja, die suchen sich da irgendwie meistens immer den Buhmann, also einen, an dem sie ihr Wut auslassen können und so. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt mal nach vorne gucken. Also es sind schon ein paar dabei, ja, die sind schon in Ordnung, aber irgendwie insgeheim kriegst du dann auch raus, dass die also irgendwie auch nur über dich lachen und machen sie lustig bei den anderen über dich. Benjamin, ich wünsche dir, drück dir die Daumen, dass du deinen Abschluss gut kriegst. Ja. Hinkriegst und ich drück dir die Daumen, dass du eine Lehrstelle bekommst. Okay. Und dann wird sich das auch schon einrenken mit den neuen Bekannten, bin ich ganz sicher. Gut. Viel Glück. Danke. Tschüss. Daniel. Ciao. Ja. Monika, 35 Jahre. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, ich höre ganz schlecht, aber ganz, ganz klar. Das wird ganz, ganz toll gleich. Dann kannst du mich wunderbar hören. Monika. Ja, und zwar geht es darum, ich rege mich praktisch darüber auf, über diese Dating-Line-Nummern. Da gibt es ja auch Nummern, die sind gebührenfrei, nur für Girls. Und jetzt geht es darum, also es war ein Mädchen in der Schule, in der Ratsschule bei uns. Die hat diese Nummer im Kopf. In was für eine Schule? In der Ratsschule, an der Grundschule ist das. Mhm. Ne? Und jetzt, ja, wie gesagt, jetzt rufen die ganzen kleinen Mädchen da an, während der Pause oder privat, also jetzt, wenn sie nicht in der Schule sind. Jetzt haben sie gar Ferien. Die Telefonzellen sind immer zu, es sind immer kleine Mädchen drin. Naja, und dann kamen auch die Freundin von meiner Tochter, die ist 10 Jahre alt, und die meinte dann zu Mama und sagte dann, musst du mal zuhören, was Katharina sagt, die heißt Katharina. Und die meinte, naja, der hat sie gefragt, was sie anhatte auch, und sie sollte sich da und da anfassen. Ne? Also für mich ist das Kindertelefonsex. Ja. Und das wollte ich nicht glauben. Und dann habe ich meine Tochter, habe ich gesagt, komm Nathalie, wir beide probieren das mal aus. Dann habe ich da angerufen, also sie hat angerufen. Und dann ist ja so ein Tonband und das sagt dann, das Alter möchten sie haben und unter 18 bitte auflegen und so, das macht kein Kind. Kinder, warum? Ich würde es vielleicht auch nicht machen als Kind. Ne? Und ich habe ja so ein Telefon, wo ich mithören kann. Und sie sagt, ich heiße Nathalie, wohne in Birnbostel, sagt aber kein Alter. Und dann so ein paar Sekunden später heißt es dann, jetzt leg nicht auf, da kommt gleich ein Mann ans Telefon. Ich habe natürlich abgewartet, ne? Und dann sagte der Mann, ja, wie heißt du denn? Und sie sagt, Natalie, ich bin 10 Jahre alt. Ja. Da fragte er meine Tochter, was hast du denn an? Da sagte sie, wie es ein Kind nun mal ist, sie denkt ja nicht an sowas. Sagt Adidas Sachen, hat sie gerade angehabt. Mhm. Ne? Und dann meinte er, und was hast du für Unterwäsche an? Und dann bin ich natürlich ans Telefon gegangen. Mhm. Aber jetzt ist es so, jedes kleine Mädchen ruft da an. Mhm. Und jedes Mal kommt da so ein Mann dran. Und das ist meine Frage, ist das erlaubt? Das ist eine gute Frage. Das wird natürlich letztendlich, darf das nicht, dürfte das nicht erlaubt das sein. Darf nicht. Nein, das habe ich auch so noch nie gehört. Das, andererseits habe ich mich auch schon immer gefragt, wie die das nachkontrollieren mit den 18 Jahren. Genau. Das können die ja gar nicht nachkontrollieren. Was ich auch nicht weiß, ist, da ist dann wirklich live dann ein Mann an der Leitung. Ja, ich hatte ihn selber dran und er hat mich fürchterlich verjagt. Ich habe gedacht, das Kind ist 10 Jahre alt zu ihm. Mhm. Na, und dann was hat er gesagt darauf? Der hat aufgelegt. Aufgelegt, ja. Der hat aufgelegt. Und dann gibt es ja noch eine Nummer, dann ist ja jemand am Telefon und da vergibt ja den Briefkasten. Mhm. Das ist ja dann so, dass kleine Mädchen da nicht so anrufen können. Mhm. Und trotzdem, meine Tochter, das hört man, dass es ein Kind ist. Mhm. Ja. Ja, die sind ja auch albern und lachen. Und sie kriegt eine Briefkastennummer und dann, wie gesagt, da sind ewig solche Männer dran. Mhm. Die Kinder erzählen mir das auch. Mhm. Ich sehe das auch in der Telefonzelle, die sind voll. Also es ist wirklich ein Ding. Skandal, ne? Ja, das ist wirklich ein Skandal. Hast du überlegt, da rechtlich irgendwas zu unternehmen, Anzeige zu erstatten, dich zu informieren beim Anwalt, was man da machen kann? Ich habe versucht, da jetzt mich schlau zu machen, wo man da die Leute selber sprechen kann. Mhm. Aber da kommt man überhaupt nicht ran. Nee, das weiß ich auch nicht. Die werden sich schon abschotten. Interessant, dass dieses Mal so an die Öffentlichkeit gekommen ist durch deinen Anruf, weil das habe ich auch noch nie gehört so. Und das ist wirklich ein Unding. Ja, ich finde, das ist Telefonsetzen für ein Mädchen. Ja, ja, ja. Also hintenrum versteckt. Mhm. Vielleicht kriegen wir ja im Laufe der Sendung heute oder morgen auch noch vielleicht ein Feedback auf diese Sache, dass jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht schon rechtlich irgendwie Erfahrungen mit diesen Geschichten hat und es uns sagen kann und somit weitergeben kann. Ja, denn das ist ja echt ein Unding. Ja. Gut, dass du angerufen hast, gut, dass du durchgekommen bist. Okay. Vielen Dank, tschüss. Danke. Ciao. Herzlich willkommen, Reinhard, 36 Jahre alt. Ja, hallo, Wiesbaden grüßt Köln. Wiesbaden grüßt Köln. Schön, dein Thema. Gleich zum Gespräch von vorher, bevor ich zu meinem Thema komme. Ja. Ich kenne dieses Thema, was gerade angesprochen war, also Datingline. Ich habe das auch schon, also ich bin schwul und habe das also auch schon eine Zeit lang mal praktiziert. Mhm. Und zum einen, dass Altersthema kannst du nicht festmachen, weil die prüfen keine Telefonleitung, das heißt auch keine Anschlüsse. Das ist alles nur Geldmacherei, was da abgeht, um Leute noch weiter die Einheiten abzuschnipsen. Aber auch da passiert, also auch im schwulen Bereich passiert es natürlich auch, dass dann Leute miteinander verbunden werden, die nicht wissen voneinander, wie alt sie sind und so weiter und so fort. Ja. Also ich kenne das auch und das ist richtig, was die Frau eben gesagt hat. Okay. Zu deinem Thema. Ich wollte eigentlich ein Sahnehäubchen noch auf das Thema von gestern setzen. Das heißt, das Thema Leben ohne Liebe. Mhm. Mir war das gestern ein bisschen sexuell sehr betont. Das heißt, also das Fleischliche war mir ein bisschen stark im Vordergrund. Mhm. Was ich dazu sagen wollte oder möchte, ist Folgendes. Ich war 4 Jahre mit meinem Freund zusammen. Ja. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Er ist 94 mit 29 an AIDS gestorben. Mhm. Und ich hatte danach eine ziemlich heftige Zeit. Oder habt ihr eigentlich noch? Das heißt, ich habe mittlerweile Männer, Jungs, Knaben, Kerle kennengelernt. Habe mit denen auch Sex. Mhm. Punkt. Vielleicht weißt du, wo ich hin möchte. Mehr passiert nicht mehr bei mir. Also das ist ein Leben ohne Liebe, aber ein Leben mit Sex. Ja, und es ist nicht befriedigend. Es ist eher, ich will nicht sagen, es ist Ekel danach, oder es ist unbefriedigend. Ja, das ist das Mindeste. Ja, es ist unbefriedigend. Ich glaube, dass verdammt viele Menschen so leben, wie du es gerade geschildert hast. Das ist schrecklich. Ja, ich glaube auch im schwulen Bereich, dass es sehr, sehr, sehr, sehr viele Leute gibt, die reichlich sexuelle Erfahrungen haben und Erlebnisse, aber kaum Liebe leben können. Ja, nur, weißt du, dann ist es nicht mein, es ist kein Problem für mich, oder, ja, doch schon ein bisschen. Ich kenne die Situation, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, kannte ich zur Genüge, ausreichend. Es war nie für mich ein Problem, irgendwo in eine Sauna zu gehen, in ein Darkroom oder weiß der Geier wohin, und dort Sex zu haben, Spaß zu haben, wie man das nennt, und danach nach Hause zu gehen, ins Bett zu gehen, sich wohlzufühlen. Nachdem ich diese Qualität einer Beziehung kennengelernt habe, kann ich es nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Das wollte ich dich gerade fragen. Hat das damit zu tun, dass du letztendlich eventuell, dass der Schmerz und die Trauer noch so tief ist? Auch das heute noch, ja. Ja. Auch das, ja. Und weil du ja so ein vielleicht so ein Optimum an Liebesqualität erfahren hast. Ich danke dir für den Begriff, weil es offensichtlich muss man manchmal Leute oder mit Menschen reden, die man nicht kennt, um denen das begreiflich zu machen. Genau das ist es. Genau das ist es. Dass du gar nicht mehr, vielleicht auch gar nicht mehr dran glaubst, dass dieses noch, dass das wiederholbar ist oder gar steigerbar ist. Ich habe dazu eine kleine Theorie. Ich hatte davor schon zwei Beziehungen, die auch 4 Jahre gedauert haben, die aber auf, in Anführungsstrichen, normale Art geendet sind. Also an Übersättigung, an ich weiß nicht, wie man es nennt. Und ich hatte jedes Mal danach natürlich auch einen gewissen Trennungsschmerz. Und habe jedes Mal gedacht, das kannst du nicht toppen, das war's. Das war nun das, was dein Leben ausgemacht hatte. Aber es wurde getoppt. Und es wurde getoppt durch diese Beziehung mit diesem Jungen, von dem ich von Anfang an wusste, dass er positiv ist. Und mit dem ich trotzdem diese 4 Jahre durchgemacht habe. Ich weiß nicht, ob man es noch toppen kann. Aber ich denke mal nicht, weil... Also ich würde fast sagen, es war eine spießige Beziehung, weißt du, so jeden Tag zusammen, einen kleinen privaten Freundeskreis, also das, was ich so jeder Hetero oder auch unter einer schwulen Beziehung vorstellt, vollkommen stinknormal, ohne Exzesse, ohne Höhepunkte, ohne Sensationen, aber es war wirklich wunderschön. Du sagst du gerade, Reinhard, dass sehr viel Sex passiert ist seitdem in deinem Leben. Ja. Wieso suchst du diesen Sex? Fragst du mich das im Ernst? Ja. Natürlich, ich habe Bedürfnisse. Ich denke mal, jeder hat Bedürfnisse in diesem Alter. Nee, ich frage es deshalb, weil du es gerade nachträglich auch sehr schlecht bewertet hast, dass du dich unwohl dabei oder währenddessen oder nachfühlst. Ja, weil ich vielleicht, oder ich denke mal, im Unterbewusstsein schon erwarte, dass ich über diese Sexkontakte wieder zu jemand komme, zu dem ich vertrauen, zu dem ich Nähe aufbauen kann. Aber jetzt kommt dieses Problem, was ich eigentlich habe. Ich habe über... was weiß ich, über T-Online, über BTX, über Homepages, über das www, also diverse Versuche, Leute kennenzulernen. Beziehungen geknüpft, ich habe sehr nette Menschen kennengelernt, in diesen 2,5 Jahren, 2, 3. Und jetzt kommt das Schizophrene an der Geschichte. Ich habe also Menschen kennengelernt, bei denen war ich, habe mit denen Abende verbracht, wir waren essen, wir hatten Sex. Und als es darum ging, mit denen eine Nacht zu verbringen, habe ich wie ein Dieb, wie ein Verräter, alles gepackt und bin nach Hause gefahren. Das heißt, du hast Sex mit den Leuten, aber du verbringst keine Nacht mit denen. Richtig, genau. Du schläfst mit denen nicht, also du wirklich mit denen dann eine ganze Nacht. Ja, richtig, genau. Also ich habe weil das sehr intim ist und vielleicht auch immer wieder Erinnerungen wachruft an deinen verstorbenen Freund. Ja, genau das. Ja. Genau das. Und man kann es ja wirklich sein, dass... Trauer ist ja etwas überhaupt nicht objektivierbares. Bei dem einen dauert es so lange, bei dem anderen dauert es so lange. Vielleicht bist du einfach auch noch in einer Trauerphase. Das bin ich mit Sicherheit, weil ich habe oft so Momente, in denen mich Dinge überkommen, wie Erinnerungen, was weiß ich sehe Flieder und die Lieblingsblume von ihm und ich fange an zu weinen, weißt du, ohne Sinn und Verstand. Es gibt keinen rationalen Grund dafür, dass ich so reagiere. Ist es vielleicht durchaus möglich, dass wenn die Haupttrauerzeit beendet ist. Was würdest du als solche bezeichnen? Ich weiß es nicht. Ich sage ja, dass es bei dem einen dauert vielleicht ein Jahr, bei dem anderen 3 oder 4 Jahre. Ich kann es nicht sagen. Das ist ja völlig irrational alles. Irgendwann vielleicht auch das Herz aufgeht wieder für einen anderen Menschen oder dass die Möglichkeit überhaupt besteht, wenn denn einer kommt. Ne, die liegen ja nicht auf der Straße. Ja, also weißt du, ich bin rational vollkommen offen für diese Beziehung. Ich denke mir, ich habe oft so also du hattest mal die Tage oder letzte Woche, glaube ich, ein Gespräch mit einem Jungen, der gesagt hatte, also wenn du Liebe suchst, findest du es sowieso nicht. Das würde ich auch im Nachhinein unterstreichen, weil es stimmt. Ich glaube, wenn du wirklich mit der Lupe unterwegs bist und sagst, heute Abend suche ich was Festes, vergiss es. Aber ich bin also oft auch unterwegs gewesen und hatte einen Punkt erreicht, an dem ich gesagt habe, heute Abend oder jetzt ist Schluss mit dem Klammern oder mit dem nicht loslassen können. Heute Abend gehst du weg. Und dann hat es auch funktioniert. Aber in dem Moment, wo es dann, ich sag mal, das Eingemachte ging, wo dann die Leute gesagt haben, okay, bleib hier, wir frühstücken morgen, dann hat es nicht funktioniert. Und das haben auch, wie gesagt, ich hatte auch schon Gespräche mit Therapeuten. Es hat nicht geklappt. Es hat nicht also so blöd es sich und so abgeschmackt es sich anhört oder so trivial vielleicht, aber es braucht seine Zeit und dieses kann man rational überhaupt nicht überblicken, wie lange es jetzt in dem Einzelfall braucht. Lieber Reinhard, ich wünsche dir dennoch viel, viel Glück und alles Gute. Ich danke dir, war schön mit dir zu reden. Tschüss, mach's gut, ciao. Tschüss. Ciao. 1.32 Uhr, jetzt haben wir eine kleine Musikpause. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio von 1 Live, zu hören im Radio bei 1 Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht haben wir eine offene Talkradio-Show und das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer kostenfrei 0130 29 11 und die Faxnummer ebenfalls kostenfrei 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich Anna, 23 Jahre alt. Ja, hallo, du verstehst mich. Ist Anna. Ja, hallo Anna. Hervorragend. Mein Thema heute Nacht ist Pubertät. Pubertät? Ja. Ich muss, bevor ich richtig anfange, zu dem Thema eine Warnung abgeben an alle Leute, die mich kennen. Egal jetzt welcher Couleur, die das hören. Das Thema ist ja so mit Widersprüchen bestückt, dass es durchaus zu Missverständnissen kommen kann. Ich bitte deshalb die Leute, mich dann darauf anzusprechen und bitte nicht in irrationale Reaktionen verfallen. Okay, keine lange Einleitung, kommen wir zur Sache. Anna, ich komme jetzt zur Sache. Bricht 23 Jahre bist du? Richtig, ich bin 23 Jahre und ich befinde mich jetzt in der Pubertät, quasi seit guten 4 Wochen ungefähr. Ja. Du befindest dich jetzt in der Pubertät? Ja, und zwar das ist so, das ist deswegen, ich nehme seit 4 Wochen Hormone und ich weiß schon, worum es geht. Ich bin halt transsexuell und deswegen auch, also manche Frau und deswegen auch die Hormone. Mhm. Und nach kurzer Zeit, nach Beginn der Hormoneinnahme, begann auch diese Pubertät. Also du bist biologisch, daher auch, ich war gerade etwas verwirrt wegen der Stimme, du bist biologisch noch ein Mann. Ja. Leider, ja. Ja. Und, ja. Und du planst eine Geschlechtsumwandlung? Die plane ich, ja. Und genau. Eine der einleitenden Maßnahmen ist eben diese Hormonbehandlung. Genau, ja. Und das erlebst du quasi als zweite Pubertät? Richtig, ja. Ja. Ja, diese erste Pubertät in meiner Jugend kann man eher als eine Antipubertät bezeichnen. Mhm. Da habe ich so total gegen mich rotiert. Ich wollte kein Mann werden. Ich habe richtig gegen diese ganzen Vorgänge versucht, psychisch gegen anzuarbeiten. Gegen den Stimmbruch und... Mhm. Viele andere Geschichten. Das war eine Katastrophe für mich. Ich habe das... Anna, jetzt war ich gerade etwas verwirrt wegen Pubertät, 23 Jahre und so, und habe nicht genau mitbekommen, seit wann du die Hormone nimmst. Seit gut 4 Wochen. Seit gut 4 Wochen. Ja. Was bewirken die Hormone in dir? Ja, also das totale emotionale Chaos. Also das ist wirklich wie so ein gefühlsmäßiger emotionaler Wirbelsturm, wie so ein Zyklon, in dem man drin ist. Also dieses ist heftiger als die Pubertät von vor 10 Jahren? Ja, das ist sehr viel heftiger. Mhm. Und wie gesagt, das ist wirklich wie so eine, ja, Verzerrung. Man wird regelrecht emotional verzerrt. Ist es verbunden mit auch mit argen Gefühlswallungen der Depression und der Euphorie und sowas? Ja, du hast es richtig ausgesprochen. Das ist in der Tat damit verbunden, ja. Es sind auch sehr häufig Gefühlsausbrüche. Zum Beispiel, wenn mir was nicht gelingt beim Computerspiel, dann treten dann plötzlich so ein Gefühlsausbruch auf so extrem Selbstzweifel, dass ich dann eine Stunde, zwei Stunden laut vor mir herrede, dass ich nichts kann, dass ich nichts zustande kriege. Oder du machst das Ganze ja unter ärztlicher Kontrolle. Ja, klar. Ja. Wie macht sich das, ich weiß nicht, ob man das nach 4 Wochen dann auch schon so sagen kann, aber merkst du eine körperliche Veränderung auch schon? Da habe ich auch schon was bemerkt. Nämlich? Zum Beispiel die triebhemmende Wirkung hat sehr schnell eingesetzt. Was heißt das? Ja, dass mein Sexualtrieb auf Null runterfällt. Die Hoden haben sich verkleinert. Innerhalb von 4 Wochen schon? Ja, total. Ich fühle das ja immer und... Also die schrumpfen? Ja, die schrumpfen. Das geht bei mir sehr schnell. In wie weit schrumpfen die überhaupt dann? Also, das ist jetzt schwer zu sagen. Aber ich würde vom Gefühl her sagen, so um die Hälfte circa. Sind sie jetzt schon geschrumpft? Ja, und auch der Penis ist geschrumpft, so um einige... Na, das kann man nicht sagen. Im Schaffzustand war er bei mir eh nie groß, aber ist noch um circa 1/5 noch geschrumpft, so ungefähr. Ja. Ja, körperliche Veränderungen, so Brustwachstum, bemerke ich jetzt so noch nicht direkt, aber die Haut wird schon zarter. Akne ist im Griff zurückzugehen. Ich merke so, wenn ich über die Haut gehe, die wird dann zarter. Die Haare beginnen sich so ein bisschen so zu verändern, die werden weicher. Ist das so, dass du... quasi das Ganze auch mit sehr großer Spannung beobachtest, dass du jeden Morgen aufstehst und dich beobachtest? Was hat sich nun verändert? Ja, das ist schon so, dass ich mich im Spiegel sehr genau begucke und dass ich auch so die Brust mir sehr genau angucke und auch den Bartwuchs, wie der nun sich verändert, ob der nun langsamer wird. Welche weiteren Maßnahmen sind jetzt noch geplant? Jetzt außerhalb der Hormonbehandlung, meinst du? Ja, außerhalb der Hormonbehandlung, das nächste, was kommen wird, also jetzt ist erstmal eine Psychotherapie im Gange bei dem Psychotherapeuten, der weiß auch, dass ich die Hormone nehme, das habe ich ihm erzählt. Er weiß auch von der Pubertät, das habe ich ihm alles schon erzählt. Und dann wird die Psychotherapie eine Zeit lang laufen, dann wird ja verfahrensgemäß der Antrag der Namensänderung, den werde ich stellen, wenn ich das für den richtigen Zeitpunkt halte, dass ich dann auch die gutachterlichen Verfahren dann auch überstehe. Was ich auch machen werde, versuchen werde, das wird jetzt demnächst anstehen, dass ich eine Logopädie machen kann, eine Sprachtherapie, um diese verdammte männliche Stimme loszuwerden. Besteht überhaupt da die Chance, dass man die, also sehr verändern kann man sie nicht? Die Hormone verändern die Stimme so gut wie gar nicht. Das ist mir bisher bekannt auf dieser Selbsthilfegruppe. Ich kenne Frauen, also von Mann zu Frau transsexuell, die dann jetzt Frauen sind, die alles hinter sich haben, die ihre Stimme über Training verändert haben, wie jetzt auch immer. Und das ist möglich über eigene Geschichten oder über Logopädie. Und man sollte es in logopädischer Begleitung machen. Man kann sonst die Stimme kaputt machen. Anna, das ganz, ganz Fernziel ist die Operation. Ja, das Fernziel ist die Operation. Wann gibt es da schon ungefähr einen Zeitraum, wo du das machen lassen möchtest? Also man sagt so, als Richtwert, man sollte von Beginn der Hormonbehandlung bis zur OP 2 Jahre warten, um A, die psychischen, B, die körperlichen Veränderungen vollständig, ja, dass die vollständig so einigermaßen abgeschlossen sind. Das war jetzt ein Aspekt aus so einer Zeit, aus einer Phase der Transsexualität. Wir haben ja schon öfters hier mit Transsexuellen gesprochen. Ja. Das fand ich auch interessant, jetzt mal diesen Hormonaspekt zu beleuchten. Ich wollte aber noch mehr so über meine emotionalen Geschichten so sprechen. Dass wir sind irgendwie kurz gekommen. Ja, ich denke, das war auch schon mal interessant, diesen Aspekt zu hören, den du jetzt da herausgegriffen hast. Das wird wahrscheinlich eine aufregende und manchmal auch nicht so schöne Zeit werden, die da vor dir liegt. Ja, das merke ich ja jetzt schon, das ist eine sehr heftige Zeit. Und ich wünsche dafür alles Gute, Anna. Mach's gut, tschüss. Ja, okay, ciao. Tschüss. Peter, 27. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Peter. Hier ist Peter, ich verstehe dich noch ganz schlecht. Ja, leg mal los. Mein Thema ist Menschenhandel. Menschenhandel? Und das finde ich was sehr Erschreckendes. Und zwar habe ich an einem Swingerclub teilgenommen und musste dort feststellen... Also warst in einem... Hör mal, du hast irgendein Gerät eingeschaltet. Nein, ich habe gar nichts eingeschaltet. Doch, irgendwas höre ich da im Hintergrund. Der Ton ist total aus, nur der Fernseher ohne Ton ist an. Also du warst in einem Swingerclub. Ja, das erste Mal und das letzte Mal. Ja, und was hast du da bemerkt oder beobachtet? Also dort befanden sich mehrere Frauen, viele Männer. Und die Frauen waren also dort angestellt. Und dort war eine Frau. Wir sind uns etwas näher gekommen. Das heißt, ich sage das mal ganz banal, da sitzt man an der Theke und anfassen ist erlaubt. Ja. Und dort war eine Frau, es war eine Russin und sie war sehr hübsch und sie war erst ein paar Tage in Deutschland. Und ich merkte, als ich sie anfasste, dass ihr das sehr unangenehm war. Und da ich laut der Anzeige, die in der Zeitung war, da also erfahren hatte, dass es frei ist, praktisch, dass da die Leute aus freiem Willen hingehen, kam mir das komisch vor. Also habe ich die Finger von der Frau gelassen. Und später bin ich mit einer anderen Frau in einem Whirlpool gewesen und wir sind uns da etwas näher gekommen und als ich sie anfassen wollte, war dasselbe. Also war ich etwas geschockt. Gut, jetzt habe ich mich mit einer unterhalten, die war schon etwas länger in Deutschland und sie sagte plötzlich, ja, sie hätte da gesagt bekommen, sie könnte hier viel Geld verdienen, sie hat ein Visum über 5 Wochen und dass sie zur Prostitution gezwungen wird. Und deswegen bezeichne ich das als Menschenhandel. Ja, und ich habe davon auch schon gelesen und gehört, neulich auch etwas im Fernsehen gesehen, dass gerade aus den ehemaligen Ostblockstaaten da sehr viele Frauen ja wirklich als Ware hierhin geschafft werden. Genau. Und ich finde das so erschreckend. Ich bin momentan so traurig. Ich weiß, ich bin den Tränen nah. Es tut mir so leid, dass diese Menschen werden dort missbraucht. Ja, vor allen Dingen, es werden ihnen Hoffnungen gemacht, den Frauen, und das große Geld versprochen. Und letztendlich arbeiten sie dann als Prostituierte, was sie unter Umständen vorher genau so eben nicht wissen, genau, ne, was man ihnen eben nicht so sagt. Das ist der Punkt. Ihnen wird versprochen, dass sie viel Geld verdienen können. Und im Endeffekt werden sie zur Prostitution gezwungen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie man da, ob es da eine rechtliche Handhabe gegen gibt. Das ist mein Anliegen irgendwo. Am liebsten möchte ich diesen, ich sag mal, Verein verklagen. Am liebsten. Hast du dich bei der Polizei gemeldet? Hast du über den Vorfall etwas erzählt? Bis jetzt noch nicht. Ich wollte erst gern mit dir sprechen. Weil ich habe auch am Telefon vorhin beim Einleitungsgespräch erfahren, dass schon öfter solche Gespräche bei dir stattgefunden haben. Und dass du dich etwas auskennst. Ich kenne mich da juristisch überhaupt nicht aus. Du hast viel gehört und vielleicht meinst du es. Ich sage jetzt wirklich ganz subjektiv meine Meinung dazu oder den Eindruck, den ich da habe, dass ich denke, wenn man so einen Verdacht hat und der sich auch verdichtet hat durch deine Eindrücke und die Gespräche, dass man da sehr wohl an die Öffentlichkeit bzw. zur Polizei gehen sollte, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn jedes Unterlassen, jedes Schweigen heißt, dass man all dieses noch mehr unterstützt. Ja, da hast du recht. Das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, man muss sich mal vorstellen, was man diesen Menschen antut damit. Ja, das ist ganz schlimm, ja. Die werden irgendwann nach Hause kommen und werden vielleicht gar nicht mehr fähig sein, überhaupt eine sexuelle Beziehung haben zu können. Und was ich noch sagen wollte, später, ich sagte vorhin von diesem Kontakt an der Bar, später, Stunden später, waren wir unten, das heißt, unten ist so sexueller Kontakt, ja. Und da sind noch ein paar Männer gekommen und da hatte diese Frau Sex. Ja, und da das sehr freizügig ist, kann man da auch zuschauen. Und man hat dieser Frau angesehen, wie ihr das weh tut. Du merkst an meiner Stimme, wie mir das selber leid tut. Aber Peter, überlege, was du machst, wie du dich verhältst und ob du dich bei der Polizei meldest und darüber sprichst. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich tun kann. Ja. Alles Gute. Tschüss, Peter. Danke, Isa. Ciao. Tschüss. Markus, 20 Jahre. Ja, genau, Domian. Also hallo. Erst einmal Glückwunsch zu deiner Sendung, die ist wirklich super. Danke. Schau ich mir recht auf an. Und jetzt mein Problem, also es geht wieder um die unglückliche Liebe eigentlich. Ja. Die ganze, das ist ein bisschen längere Geschichte, also ich habe ein Mädchen kennengelernt, sie ist 19, das war im März. Und die Beziehung hat eigentlich recht gut funktioniert und alles wunderbar. Okay, es hat mal von Zeit zu Zeit Streit gegeben, aber dann war wieder alles gut und irgendwann mal hat sie halt Schluss gemacht und ich wollte es eigentlich nicht wahrhaben und wollte eigentlich die Beziehung abbrechen überhaupt zu ihr, aber ich komme einfach nicht von ihr weg. Also ich liebe sie immer noch und mittlerweile sind wir die besten Freunde und so, und aber das ist einfach für mich viel zu wenig irgendwie. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Also ungefähr 4 Monate. Mhm. Und seitdem funktioniert die Beziehung irgendwie wunderbar. Mhm. Wir waren 9 Monate zusammen, so eigentlich alles wunderbar und dann durch ein blödes Missverständnis eigentlich. Also sie hat was Blödes gesagt, ich habe es total blöd verstanden und dann war alles am Telefon auch noch dazu und da haben wir alles getrennt und jetzt, ja, so die letzten paar Tage hat sie einen Autounfall gehabt und sie war dann total deprimiert und so und hat sie mich halt angerufen, weil sie braucht einfach jemanden zum Reden und das heißt, wir sind die besten Freunde und so, aber die Beziehung einfach, das ist für mich irgendwie zu wenig und... Ja. Aber sie hat sich klar geäußert, dass sie nicht mit dir eine Liebesbeziehung mehr haben möchte. Sie hat ungefähr 2 Tage gebraucht, um festzustellen, dass sie mich nicht mehr liebt. Weil es zuerst war schon eine heile Welt, dann wie gesagt der Streit. Und jetzt geht es so seit 4 Monaten, dass ihr quasi so auf gute Freunde macht und das auch seid. Genau. Und du aber darunter leidest. Also schon ziemlich, weil bevor dass ich bei dir angerufen habe, bin ich gerade von ihr nach Hause gekommen. Also wir haben uns super unterhalten und so, aber wir haben auch drüber geredet, beziehungsweise ich habe schon wieder damit angefangen, ob wir es nicht vielleicht nochmal probieren wollen oder so. Und was sagt sie? Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, aber jetzt überhaupt nicht. Also überhaupt nicht, sagt sie. Jetzt zurzeit überhaupt nicht, weil sie hat gesagt, okay, wir sind die besten Freunde, aber es ist einfach nichts mehr. Hat sie einen anderen Mann? Nee, ganz bestimmt nicht. Das kann nur allerdings dann auch bald passieren, ne? Das ist eben dieser, also sie könnte eventuell jemanden anderen treffen, vor dem habe ich ziemlich viel Angst, weil ich liebe sie immer noch total. Du versuchst natürlich jetzt durch diese Ebene der guten Freundschaft sie weiter an dich zu binden, ne? So ungefähr, ja. Und hoffst, dass dann daraus doch noch irgendwie was anderes erwachsen könnte. Das ist ein ganz gefährliches Unterfangen. Das ist furchtbar, ich weiß. Das ist so gefährlich, weil man unter Umständen da sich sehr, sehr ins Unglück reinreiten kann. Weil du hast was ganz anderes im Visier, als sie wahrscheinlich hat. Du hast im Visier, dass du irgendwann mit der Frau nochmal richtig zusammen bist und diese Freundschaftsebene quasi so als Zwischenstation siehst. Genau. Ne? Aber sie sieht dieses vielleicht als Endstation eurer Beziehung. Und das ist das Schwierige daran. Und ich vertrete ja immer die Auffassung bei solchen Konstellationen, dass man sich da nichts vormachen soll, von wegen mit der guten Freundschaft, sondern dass man immer erst richtig auf Distanz gehen soll an solchen Menschen, weil einen das kaputt macht. Ja, aber sie meint eben, ja, totale Distanz, das will sie nicht, weil sie will mich nicht als Freund verlieren. Und ja, das ist ihr Egoismus. Es geht ja aber nicht um sie, sondern es geht um dich. Es geht darum, wie du am besten fährst. Faktum ist, die Frau will mit dir nicht mehr richtig zusammen sein. Also sie will mit dir nicht zusammen sein. Aber ich bin quasi der einzige Freund, der richtige Freund, den sie hat. Ich bin der einzige Ansprechpartner. Jetzt haben wir zum Beispiel heute so eine Unterhaltung gehabt, weil ich muss jetzt Juli zu der Bundeswehr und sie wahrscheinlich irgendwie in Nordrhein-Westfalen, also ich wohne in Bayern, habe ich gemeint, dass ich eventuell mir da, beziehungsweise da eben bei Verwandten übernachte, also wenn ich Wochenende nach Hause gekomme. Da hat sie gemeint, ja, wieso, dass sie nicht nach Hause kommt, sie verliert wieder einen Freund und so. Ja, aber also ich glaube, dass es eine gute Sache ist, dass du zur Bundeswehr kommst. Da kommst du jetzt automatisch erstmal zwangsläufig auf Distanz zu ihr, rein räumlich schon mal gesehen, geografisch. Ja, das schon, aber das Blöde ist, ich will sie auch nicht verlieren. Ich liebe sie immer noch vom ganzen Herzen. Ja gut, aber du kriegst sie nicht als Geliebte. Also musst du irgendwann eine Entscheidung treffen, weil diese Frau blockiert ja auch dein Leben. Du liebst diese Frau so sehr, hast sie als Freundin, wirst deshalb aber dich nicht in eine andere Frau verlieben. Das alte Lied ist immer dasselbe. Ja, ich habe es probiert, dass ich einfach in die Diskotheken vor andere Frauen kennenlerne, aber ich kann es einfach nicht. Ich habe mich vielleicht mit denen unterhalten, aber ich weiß, dass ich nie eine Beziehung anfangen kann, weil das wäre eine Reihenfolge. Soll das so weitergehen? Willst du so alt werden? Willst du immer der gute Freund von dieser Frau sein und irgendwann hat die einen anderen Mann Und sie erzählt ja immer noch, du bist mein bester Freund und du liebst sie immer noch. Das also ist, ich das weiß, dann, wenn sie dann einen anderen Freund hat, dann geht's mit mir irgendwie bergab. Das weiß ich ganz bestimmt. Mhm. Ja, es soll nicht mit dir bergab gehen, es soll mit dir dann wirklich auf Distanz gehen. Denn du kannst nur dein eigenes Leben in den Griff kriegen, wenn du von der Frau in irgendeiner Weise loskommst. Ich weiß, ist alles jetzt pure Theorie, ne? Aber ich sag's dir mal so als Dritter, als Außenstehender. Weil wahrscheinlich du selbst so sehr in der ganzen Geschichte verwickelt bist. Ja, also sie sagt mir eigentlich jeder, dass sie ihn einfach von ihr trennen soll, beziehungsweise muss. Nimm mal, Markus, diese Sache mit der Bundeswehr als Chance, zumindest ein bisschen auf Distanz zu gehen, wenn du schon nicht die Radikallösung wagst. Ruf nicht so oft an, schreib nicht so oft und besuch sie auch nicht so oft. Versuch es mal ein bisschen, so in die Richtung zumindest. Ja, das müsste ich mal machen, aber wie gesagt, das ist wieder so eine Situation. Ja. Zum Beispiel heute hat sie gesagt, ob ich sie nicht bitte morgen anrufen kann oder so, beziehungsweise bei ihr vorbeischauen soll oder so. Also, wenn ich könnte, dann würde ich jetzt sofort zu ihr zu Fuß gehen, von mir aus, die paar Kilometer. Ja. Okay, paar Kilometer sind 15 Kilometer vielleicht. Sei mal ein bisschen Kerl auch und kapiere, dass die Frau dich nicht als Geliebten haben will und handle entsprechend. Harte Worte, ich weiß, aber denk mal in der Richtung, mein Lieber, alles Gute. Danke dir. Tschüss, ciao. Tschüss. Monika, 50 Jahre. Hallo. Monika. Hallo, Domian. Ja. Ja, hier ist Monika. Es betrifft das Reisen mit Rollstuhl. Ich bin Rollstuhlfahrerin und wir wollten dieses Jahr nach Südfrankreich. Ich hätte die Möglichkeit, mit meinem Arzt zu fahren. Da ich krank bin, da wäre das günstig gewesen. Wir haben dann im Katalog uns eine Reise ausgesucht und haben also gesagt, gut, Südfrankreich, Ferienhaus steht auch behindertengerecht drin. Wir ins Reisebüro, Computer geguckt, Reisetermin, also war frei, behindertengerecht, für Rollstuhlfahrer. Ja. Nach 4 Tagen kriege ich einen Anruf vom Reisebüro, also der Termin ist nicht mehr frei, ich sollte einen anderen Termin. Ich sage, das geht nicht, weil jetzt der Urlaub von meinem Arzt schon eingeplant war. Ne? Mhm. Dann sage ich, dann suchen Sie mir doch bitte einen anderen Club aus, wo Ferienhäuser drin sind. Dann guckt sie im Katalog, hier habe ich was Schönes. Und dann aus einem behindertengerechten Katalog, wohlgemerkt, ne, von dieser großen Firma, die den Urlaub immer so anpreist, dann sagt sie, oh nee, da steht hinten im letzten Passus dann, für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Also finde ich den Katalog schon sinnlos. Jetzt habe ich diese Firma angerufen, möchte den Namen jetzt nicht nennen, und für Sonderreisen. Ja. Da sage ich zu der Dame, es wird doch viel einfacher, wenn sie in den Katalogen dieses Emblemen von Rollstuhlfahrern reinsetzen würden, wo die Reise oder die Hotels oder die Clubanlagen für Rollstuhl geeignet sind. Ja, ja. Weißt du, was ich da zur Antwort bekam? Ja. Ja, das möchten die Clubbesitzer oder die Hoteliers nicht. Also doch mit anderen Worten eine Diskriminierung der Rollstuhlfahrer. Ich war sowas von zornig, denn unser Geld nehmen sie auch an. Und wir möchten als Rollstuhlfahrer ja auch nicht in den Ghetto, ne? Jetzt verstehe ich das nicht. Die Hoteliers wollen nicht, dass in den Katalogen ausgewiesen ist, dass man als Rollstuhlfahrer auch dorthin kommen kann. Ja. Das wollen die nicht. Nein, also weil das direkt erkennbar ist. Genau, ne? Weil die Angst haben, dass... Es würden so viele Rollstuhlfahrer... Ja, und dass die anderen sich dadurch abgeschreckt sind. Ja, dass die anderen abgeschreckt sind. Denn die gehen ja immer davon aus, also Rollstuhlfahrer... Ja, ich verstehe. Ist eine ganz klare Diskriminierung, ne? Ist eine ganz klare Diskriminierung. Ich habe so einen Zorn gehabt, ich wollte schon an die Presse. Wir hatten ja auch schon mal zusammen gesprochen. Also gut, dass du hier durchgekommen bist, weil das ist natürlich eine Sache, die... Ich habe mir die Finger wundgewillt. Ich war jetzt wieder im Krankenhaus und nach 14 Tagen bin ich rausgekommen und dann sagte mein Arzt, hör mal, du musst jetzt unbedingt mal, und dann kann sich mein Mann auch erholen. Wie ist denn jetzt die Sache ausgegangen? Hast du jetzt einen... Na, die haben in Südfrankreich also nichts Passendes da. Und ja, dann... Ich war ja schon mal in Urlaub mit meinem Mann. Ne? Wir hatten Faxbestätigung, wir hatten alles, dass wir ein behindertengerechtes Zimmer kriegten. Monika, aber jetzt, was die neue Sache angeht, ist noch nichts eingefädelt. Ist noch nichts eingefädelt. Du bist also noch am Suchen. Ich bin noch am Suchen. Kann man nur dieses Gespräch jetzt beenden mit einem Appell, wirklich ein Appell an die Reiseveranstalter, dieses wirklich ordentlich zu organisieren. Und ordentlich zu organisieren heißt, dass eben auch dann so ein Rollstuhl-Emblem oder wie man das machen kann. Ja, irgendwie nur gekennzeichnet ist. Denn man sucht sich in dem Katalog toll und dusselig. Ja, das denke ich, dass das eine faire und richtige Sache wäre. Halt auch für die vielen Behinderten, die in Urlaub fahren wollen. Und ich werde das auch nochmal an die Zeitung geben. Ich wünsche dir, dass du trotzdem einen guten Platz findest und einen schönen Urlaub hast. Ja, ich bedanke mich und frohe Ostern. Tschüss, dir auch, alles Gute, tschüss. Claudia, 29. Claudia. Hallo? Ja. Hi. Hi. Das ist ja toll. Jetzt haben wir uns. Ja, ich rufe wegen der Datingline an, wo zuerst gerade die Anruferin da war. Ja. Genau, weil wer weiß das besser wie ich, weil ich rufe eigentlich jeden Abend an. Claudia, jetzt muss ich dich von Herzen bitten. Wir sind ja hier im hohen Norden oder im mittleren Deutschland. Versuch mal ein bisschen Hochdeutsch zu reden, sonst kapieren wir das alle nicht so richtig. Oh je, das kann ich nicht. Versuch mal so ein bisschen. Also es geht um die Dating-Line-Geschichte, ne? Genau, ja. Wo gerade die Anruferin dran war. Mhm. Und die hat gemeint, wegen ihrem Kind, genau, dass die da angerufen hat. Mhm. Und das wollte ich eben bestätigen. Das funktioniert, weil mein Kind ist 7 Jahre alt, ja, und der habe ich da mal den Hörer in die Hand gegeben und die kommt da auch genau durch. Ein siebenjähriges Kind. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Lines, wo die Frauen kostenlos anrufen können. Mhm. Und ich habe mich da auch schon beschwert, da gibt es so eine Beschwerdetaste, aber da kommt man nicht durch. Mhm. Und bei den anderen Lines, also bei meiner, wo ich jetzt speziell immer anrufe, da haben wir dann den Briefkasten gekündigt und haben gesagt, lass lieber deine ältere Schwester anrufen. Und jetzt habe ich schon probiert gehabt, eben weil ich ja oft ganz junge Stimmen aus Männern dran habe. Ja. Und da habe ich schon probiert, mich zu beschweren bei denen immer. Ja. Bin da aber nicht durchgekommen. Ja. Und auf dessen hin bin ich auf die Idee gekommen, lass ich mal mein Kind anrufen und schau, weil die ist ja auch noch keine 18, ob die da durchgekommen da. Und sie kamen durch. Ist gegangen. Ja. Und wie lang ging das dann, das Gespräch mit dem Kind und dem Menschen, der dann am Telefon war? Also ich habe sie dran gelassen, dass sie mal schau, was jetzt passiert. Ja. Und manche Männer haben halt dann aufgelegt. Ja. Und die anderen Männer, die sind eben auch so weit gegangen und haben halt gefragt, was sie anhat. Und also genau das, was wir gerade auch schon gehört haben. Das, was eben gerade da war, genau. Das ist ja schon ein dicker Hund, ne? Dass so, ja, so, dass eben so möglich ist. Auf die Lines, da, also bei denen kommst du nicht an, weil du weißt dann nicht die Adresse von denen. Und wo ist es immer einblenden im Fernsehen, da steht zum Beispiel ID GmbH Düsseldorf. Ja, ja. Dann habe ich da einen Brief geschrieben. Und ist aber wieder zurückgekommen, der Brief. Also nicht zustellbar hat es den Kosten. Ja. Und ich weiß nicht, wie man sie da irgendwie beschweren kann, so wie die Frau vorher eben auch schon gemeint hat. Also wir haben es ja jetzt schon mal in der Öffentlichkeit. Das ist ja schon mal ganz gut. Es haben zwei Frauen davon erzählt hier in dieser Sendung. Da scheint ja wirklich irgendwie eine Lücke zu sein. Wie gesagt, ich habe das so auch noch nicht mir überlegt. Ich habe mir darüber jetzt auch keine großen Gedanken gemacht. Eben nur, weil ich das jetzt gerade wieder erklärt habe, ist mir das wieder eingefallen. Vielleicht ist ein ganz guter Ansprechpartner zumindest erstmal die Deutsche Telekom. Ja. Ne, die Brüder müssten sich darüber auch Gedanken machen, was da abgeht. Ja, das stimmt eben. Ja. Ich gehe mal die Nummern her und alles. Claudia, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte, bitte. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Markus Liebetanz. Und wir sehen und hören uns hoffentlich morgen Nacht wieder. In der Zeit von 1 Uhr bis 2 Uhr im Radio bei uns live. Und im WDR Fernsehen um morgen, da Freitag der Feiertag ist, in der Nacht von Freitag auf Samstag haben wir nochmal eine offene Sendung. Also ich bin gespannt auf all eure Themen und wünsche euch jetzt erstmal eine sehr schöne Nacht. Bis morgen. Bis dann. Bye bye. Ciao.